sie hat's den Heik verschneit. So viel fesche Mädeln waren heut zum Tanz bereit. Ja, hat's den Knur und schaut's den Kum, alle machen mit. Denn so ein netter Borisch-Tanz ist bei was fürs Miert. Borisch-Tanzen ist bei uns der Hit. Jeder hat seinen Schatz. Trat sein Knur und stammt's dazu. Alle haben einen Platz. Ja, heut geht's lustig zu. Alle machen mit. Denn so ein netter Borisch-Tanz ist bei was fürs Miert. Borisch-Tanzen ist bei uns der Hit. Mit Radio Heimatmelodie durch die Nacht.